Zweites Kapitel: Aus der Giftküche der unsichtbaren Väter. Weltgeschichte wird nicht durch Johanneslogen gemacht, die ich in dem ersten Teil meiner Schrift Vernichtung der Freimaurerei durch Enthüllung ihrer Geheimnisse vornehmlich behandelte, und zunächst die Abrichtung vom Deutschen zum künstlichen Juden zu zeigen, die durch Ritual und Brauchtum und den damit verbundenen Suggestionen und Verängstigungen zu willigen, wenn zum Teil auch ahnungslosen Werkzeugen jüdisch-verbrecherischen Zielstrebens werden. Die blaue Johannes-Freimaurerei ist nur das Rekrutendepot und die Vorstufe für die höheren, die sogenannten roten schottischen Grade, denen nach Weisung der unsichtbaren Väter politische Taten zufallen, sofern es sich nicht um Ausführungen handelt, deren Erledigung einem noch engeren eingeweihten Kreise zufällt oder die die unsichtbaren Väter sich selbst vorbehalten, dies allerdings nur, wenn es für sie ganz ungefährlich ist. Im Übrigen sind die Johannesbrüder das Freimaurerproletariat, die sichtbaren Organe des gesamten Geheimordenwesens, berufen, die dahinterstehenden höheren Logen für die profane Welt zu vertarnen, den höheren Brüdern Handlangerdienste zu leisten, die Verbindung zwischen ihnen und dem profanen Volke herzustellen, ihre Propaganda unmittelbar in das ganze Volk zu leiten und ihm recht gründlich Sand über das Wesen der Geheimorden in beide Augen zu streuen und zugleich dadurch bedeutungsvolle, mittelbare politische Arbeit zu leisten. Sie könnten an dem Tage, an dem die Judenherrschaft gesichert ist, verschwinden und sollen das auch, ohne dass die eigentliche Geheimorganisation der Freimaurerei in Mitleidenschaft gezogen wird. So sehen wir es jetzt schon in dem faschistischen Italien und dem kommunistischen Russland. Mein Kampf ist deshalb so vernichtend für die gesamte Freimaurerei, weil das Zerschlagen der Johanneslogen nur vorzeitig erfolgt, bevor die Herrschaft der Juden und Hochgrade genügend gesichert ist. Das Rekrutendepot wird ihnen genommen, die Fangarme ins Volk werden ihnen abgeschlagen. Der obersten Geheimleitung aber, den unsichtbaren Vätern, den abergläubischen Juden, nimmt und vermindert dieser Kampf noch überdies seine Hilfstruppen, die dämonischen Hilfsgeister, auf die die Väter so großen Wert legen. Sie glauben, dass die Johannesbrüder die symbolisch beschnittenen künstlichen Juden, die in das Judenparadies nicht einkehren können, nach ihrem Tode als Dämonen die Judenziele durch magische Einflüsse fördern müssen. So bannen sie ihre Angst bei ihren politischen Verbrecherplänen, indem sie an die Scharen der toten Johannesbrüder denken. Die Brüder Freimaurer berichten selbst über die Stellung der Johannesmaurerei innerhalb des freimaurerischen Systems, so die Freimaurerzeitung des Jahres 1874, Zitat: Was soll uns Johannes? Nichts anderes, als uns einen friedlichen Namen leihen, damit wir unsere Feinde überrumpeln. Was sollen uns die Formen der Loge? Sie sollen uns verstecken vor unseren Feinden, wenn wir Unglück haben. Zitat Ende. Der bekannte, kürzlich gestorbene Freimaurerpapst Bruder Pikes, der Vorsitzende der Supreme Council des alten und angenommenen schottischen Ritus in Washington, der mit der gleichen Behörde in Charleston die Freimaurerei der Vereinigten Staaten beherrschte, also ein ganz Wissender, nennt die Johannesgrade nur den Vorhof und die Vorhalle des Tempels und sagt, Zitat, ein Teil der Symbole wird dort allerdings dem Lichtsuchenden erklärt. Er wird jedoch absichtlich durch falsche Auslegung irregeführt. Es wird nicht beabsichtigt, dass er verstehe, es wird vielmehr beabsichtigt, dass er sich einbilde, er verstehe. Die wahre Auslegung ist den wirklich Eingeweihten, den Fürsten der Maurerei, vorbehalten. Zitat Ende. Wer denkt da nicht an Methoden von Jesuitenpriestern? Diese decken sich auch mit den Klagen des österreichischen Bruders Dr. Julius Goldenberg, dass die ersten drei Grade stets im Unklaren gehalten oder gar getäuscht werden, während man von ihnen blinden Gehorsam verlange. Offen sprach die Freimaurerzeitschrift der symbolischen Großloge in Ungarn, Kelet, es im Jahre 1911 im Hinblick auf die sichtbaren Johanneslogen aus. Zitat: Es ist in Abrede zu stellen, dass die Freimaurerlogen Wohltätigkeitsvereine sind